stehen wir immer noch am Abgrund, wir stehen hier. Du als Befreier, ich als Freiheitskämpfer. Unsere Kleidung ist das Letzte, was uns noch voneinander trennt. Und selbst sie wird uns bald verbinden. Niemand könnte das je verhindern. Wir stehen vor einem Wald, der vor uns niederbrennt. Er beugt sich vor uns und weiß, dass er uns vom rechten Weg trennt. Wenn das Feuer niedergebrannt ist und das Todesfeuer seine Flagge ist, gehen wir durch den schwarzen Wald, finden dann am Ende bald unseren alten Weg. Dann treffen wir auf einen hohen Berg, auch er versperrt uns den Weg, vom Gipfel her tropft eine Träne. Denn auch er weiß, dass er weichen muss, und am Horizont fliegen Schwäne. Die Erde bebt und der Berg teilt sich, und gehen wir durch ihn durch, und Ende berühren sich. Der Berg hat sich für uns getrennt. Wir stehen an einem Abgrund, eine weite Schlucht vor uns. Neben uns steht ein hoher Nadelbaum, all das erinnert mich an einen Traum. Der Himmel verdunkelt sich und der Blitz trifft den Baum. Er fällt und fällt und bildet uns eine Brücke. Wir überqueren die Schlucht und empfinden erneut dieses tiefe Gefühl. Wir haben die Vergänglichkeit besiegt. Wir lassen diesen Vogel frei, damit er fliegt. Wir sind nur noch füreinander da, so wie es in unserem Bund schon immer war. Unser Weg führt uns weiter in Richtung Horizont. Wir wissen nicht, was noch für uns kommt. Doch wissen wir, dass wir es bewältigen können, da wir uns beide doch so gut kennen. Unser Weg führt uns an den Rand der Welt. Unser Weg, der uns noch in dieser Welt von hier an beginnt. Etwas Neues, wir bauen es für uns auf. Wir haben die Vergänglichkeit besiegt und beobachten nun den Vogel, wie er fliegt. Wir zwei sind nur noch füreinander da. Dies war unser Wunsch und nun ist er wahr. Du greifst meine Hand, es öffnet sich das Tor in unser Land. Du schaust mir ängstlich in die Augen, ich lächle dich an. Du kannst an unser gemeinsames Glück glauben. Nun greife ich deine Hand noch fester, gebe deinen Fuß durch das Tor, setz den zweiten ebenfalls auf die andere Seite. Dreh mich dann zu dir, ich sehe wieder das Glühen in deinen Augen. Zuletzt sah ich es, als wir uns das erste Mal sahen. Dieses Gefühl erneut zu spüren ist das Wunderbarste, das ich mir vorstellen kann. Du setzt deine Füße auch auf die andere Seite und fällst mir um den Hals. Ich halte dich fest, wie ich es gerne tue. Nun sind wir in unserer Welt. Hier bleiben wir und bauen sie uns auf, wie sie uns gefällt. Willkommen in unserer Welt.